WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben Freitagnacht, wir haben eine freie Themenausgabe. Das bedeutet, ihr könnt euch gerne hier melden, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt oder mit mir streiten wollt oder diskutieren wollt. Telefonnummer 0800 220 5050, mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Laila. Laila ist 48. Hallo. Hallo Domian. Hallo, Lela wird das ausgesprochen. Ich grüße dich ganz herzlich. Lela. Schön, dass ich zu dir gefunden habe in deiner Sendung. Ich freue mich, Domian, dass du da bist. Domian, ich mach's ganz kurz. Es geht um Folgendes. Es geht einmal um Exorzismus, schwarzmagische Angriffe. Ich bin Opfer einer Familie. Stopp. Es geht um Exorzismus und das Zweite. Ich höre dich ganz leise jetzt. Ja, ich höre dich. Ich merke, dass du mich nicht gut hörst. Also ja. Es geht um Exorzismus und um was noch? Ja. Es geht um das Thema Exorzismus, schwarzmagische Angriffe. Schwarzmagische Angriffe. Richtig. Vollzogen durch die katholische Kirche, beziehungsweise Leute, die damit zu tun haben, das gelernt haben. Bist du selbst betroffen? Ich bin betroffen, und zwar dahingehend, dass ich einen Tag, ich bin Verkäuferin, gelernte Verkäuferin, und habe vor Jahren, 1995, im Verkauf noch gearbeitet. Mhm. Ich stand bei uns im Geschäft, und da kam eine Frau auf mich zu, während ich da also am Verkaufen war, meiner Tätigkeit nachging. Und die Frau, die wollte unbedingt Hand lesen. Mhm. Und ich habe mich genötigt gefühlt und habe sie abgewiesen. Dann hat sie mir gedroht, wenn ich ihr kein Geld geben würde, würde mir was Schlimmes passieren. Ja. Und dann hat sie mich berührt. Sie kam mir also wirklich nah an Stirngegend, ja, und hat irgendwelche Worte von sich gegeben. Eine Sprache, die mir unbekannt ist. Ich bin mehrsprachig erzogen. Und diese Sprache konnte ich nicht verstehen. Hat sie ihre Stirn mit deiner Stirn berührt? Ja, sie hat mit ihrer Hand meine Stirn berührt. Und dem Moment sind sämtliche Gesichtszüge, ich war so strahlend da im Geschäft, bin ein lebensfroher Mensch, ne, und hatte diesbezüglich auch noch nie Probleme. Und auf einmal ging bei mir die gesamte Muskulatur, die ging irgendwie zurück. Das heißt, ich war todtraurig mit einem Mal. Ich konnte nicht mehr lachen, ich konnte kaum noch reden. Du hast aber nicht verstanden, was sie gesagt hat. Nee, also ich habe noch im Hinterkopf irgendwas mit Da und J kam noch dahinter, das weiß ich wohl noch. Sie war bei der deutschen Sprache mächtig. Und du weißt aber auch nicht, was für eine Sprache das war, das konntest du auch Nein, nicht erkennen. Nein, das weiß ich nicht von mir, das entzieht sich meiner Kenntnis. Ich beschäftige mich normalerweise auch nicht mit solchen Dingen. Ich bin katholisch, ich gehe allerdings in die Kirche nur aus dem Grund, um zu beten, um Gott nahe zu sein. Ich glaube an diesen ganzen Dingen, glaube ich nicht. Ich verurteile auch einiges der katholischen Kirche, gebe ich zu, auch hier öffentlich in der Sendung. Das ist noch wieder ein anderes Thema. Bleiben wir mal erstmal bei dir. Du hast es gerade gesagt, ich habe das nicht richtig verstanden. In welchem Jahr ist das passiert? 1995. Und ich war zu dem Zeitpunkt, Domian, war ich verheiratet, ich war frisch verliebt, hat meinen Mann über alles geliebt und er mich auch. Mhm. Als ich den Abend, weil wir haben auf Samstag gearbeitet im Verkauf, nach Hause kam, habe ich Abendbrot zubereitet und auf einmal kam mein Mann von der Arbeit und wir wollten essen. Wir haben uns nur noch gestritten. Das war ein Streit, du musst dir vorstellen, das war wie der Rosenkrieg, noch viel schlimmer. Mhm. Mein Mann hat mir gedroht, mir das Genick zu brechen. An dem er Abend? Er wollte mich aus der Wohnung haben. An dem mit Abend? Einmal aus dem Nichts heraus. Du verstehst mich nicht, ne, wenn ich dich zwischendurch was frage. Hat er das an dem Abend schon gesagt zu dir? Ja, bereits dort an dem Abend. Und ich habe versucht zu recherchieren, wer dahinter stecken könnte. Dann wurde ich in dieser Ehe schwanger, das war ein Wunschkind. Und ich hatte leider das Pech, dass ich meinen Mann irgendwann nachts, mitten in der Nacht besucht hatte und wir hatten noch keinen Anschluss zu Hause. Und dann bin ich rausgegangen zur Telefonzelle, um ihn zu erreichen, telefonisch, weil ich mir Sorgen machte. Und dabei bin ich ausgerutscht. Das war dann danach. Da waren also Momente, wo wir uns wieder verstanden haben, aber ansonsten war das wirklich, wurde richtig aggressiv und ich wusste nicht, was der hatte. Du bist ausgerutscht und was ist dann passiert? Ich bin dann auf den Hinterkopf gefallen, habe Schädel-Hirntrauma gehabt und musste ins Krankenhaus und dabei wurde die Schwangerschaft festgestellt. Unterdessen festgestellt. Bitte? Die wurde festgestellt, die Schwangerschaft. Ja, die wurde dort festgestellt. Mhm. Die konnten nichts machen. Ich konnte auch nicht in die Röhre, also sprich Röntgenaufnahme oder MRT, weil das zu gefährlich sei für das Kind. Hast du das Kind denn dann später gesund zur Welt gebracht? Hab's verloren. Hast du es verloren? Durch diesen Sturz? Ja, durch diesen Sturz. Mitunter durch diesen Sturz verloren. Wie viel Zeit verging denn da zwischen Sturz und dem Kind verlieren? Also zwischen Sturz und dem Kind verlieren waren 2 Monate ungefähr. Höre ich daraus jetzt, dass durch dieses, was die Frau da mit dir gemacht hat, du das Gefühl hast, ein böser Fluch lag auf dir und alles ging schief? Ja, Domian, also Hand aufs Herz. Ich bin ein sehr ehrlicher Mensch. Also da, wo man ehrlich sein kann in der heutigen Zeit, weiß man manchmal selbst nicht mehr, was man für richtig halten soll, ne, bei den ganzen Erlebnissen, die wir ja auch alle hier über die Medien verfolgen. Es ist so, dass im Nachhinein hatte ich die Scheidung dann auch hinter mir und habe mich um mich selbst gekümmert. Das heißt, ich habe sehr viel gelernt. Ich habe auch Reha gemacht. Es waren 2 Fachkliniken diesbezüglich. Wurde rehabilitiert, dann wurde er im FS gestellt. Auf einmal. Es wurde Moment. Die Leitung ist wirklich sehr schlecht. Es wurde was festgestellt? MS? MS, Multiple Sklerose. Okay. So. Damit kam ich klar. Ich hatte eine 2. Diagnose auf Gehirntumor. Und das alles gleichzeitig. Damit muss ich innerhalb von 3 Tagen klarkommen mit 3 Diagnosen. Die andere war, glaube ich, Borreliose oder was. Ja. So, wann war für dich denn irgendwie klar, es gibt einen Zusammenhang zwischen der Frau, die hat mich verflucht, und diesen Dingen? Ja, für mich war das klar in dem Moment, als ich dann die Scheidung eingereicht hatte. Da stand das fest, dass die Frau mir wirklich irgendwie was Schlechtes gewollt hat, weil ich auch im Nachhinein dahinter gekommen bin, dass die Familie von meinem Ex-Ehemann mit solchen Dingen zu tun hatten. Das heißt, die haben schwarzmagische Magie betrieben. Ich habe das über Bekannte erfahren und solche Dinge. Ich weiß aber nicht, wer diese Frau auf mich gehetzt hat. Das kann ich nicht beweisen. Das weiß ich nicht. So, jetzt hast du gerade am Anfang. Sprichst du übrigens mit einer Freisprechanlage? Nee, ich habe normales Handy in der Hand. Okay. Jetzt hast du gerade das Wort Exorzismus gebraucht am Anfang. Ja. Inwiefern bist du mit Exorzismus dann in Berührung gekommen? In der Form, dass diese Familie mir unterstellt hat, dass ich besessen sei von irgendeiner Idee, die es gar nicht gäbe. Also besessen vom Teufel? Keine Ahnung, ob man vom Teufel besessen sein kann, ich weiß das nicht. Ich bin sehr gläubig und ich glaube an Engel, ich glaube an Engel zum Beispiel, ich glaube an den lieben Gott, aber ich glaube nicht an den Teufel, ich glaube an sowas. Hat das denn dazu geführt, dass du eine Exorzismusbehandlung über dich hast ergehen lassen? Das habe ich nicht. Ich wollte dich diesbezüglich erreichen. Ich habe mit unserem Priester gesprochen. Er hat mir gesagt, sehr wohl ist da ein Zeichen an ihrer Stirn. Wir können nicht richtig deuten, was es gewesen ist. Aber es war ein schwarzmagischer Angriff. Das kann er bestätigen. Und warum kann er das bestätigen? Wie kann er das bestätigen? Aufgrund welcher? Ich weiß es nicht, Domian. Also ich habe mit ihm gebetet. Er hat mit mir gebetet, wie unser Priester in der Kirche. Und ich habe ihm das erzählt, was mir damals passiert war. Wie die das machen, weiß ich nicht. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Nun sind da ja müsste ich ja Theologin sein. Nun sind ja 20 Jahre vergangen seitdem schon. Ja, es sind tatsächlich. Und in der Zeit ist noch was passiert. Ich habe danach noch jemanden kennengelernt. Und die Person hat mich wieder irgendwo so stark verletzt, dass ich mittlerweile hier eine Zervikalstütze brauche. Weil das war auch ein Angriff auf meinen Rücken. Das heißt, er hat mich am Kopf verletzt und ich habe dabei multiples Organversagen erlitten. So, und du siehst das immer noch im Zusammenhang mit dem Fluch oder vermeintlichen Fluch dieser Frau von damals? Ja, irgendwie schon, weil dazwischen, pass auf, 2000 wurde ich geschieden. 2001 ist meine jüngste Schwester verstorben. Die lag auf einmal im Koma, aus dem Nichts heraus. Die habe ich versorgt. Im Klinikum Münster. Da war ich berufstätig und gleichzeitig bin ich da runtergefahren und war jetzt dran. Die hat nur noch 2 Jahre gelebt, danach ist sie verstorben mit 35. Ja. Aus dem Nichts. Also ich merke, dass da sehr viele schlimme Sachen passiert sind seitdem. Ja. Jetzt sagt ein Priester dir, und das ist noch gar nicht so lange her, dass da irgendwie schwarze Magie im Spiel war. Ein Priester der katholischen Kirche. Was empfiehlt der Priester dir denn jetzt? Ja. Der Priester, der hat mir empfohlen, einen Psychiater aufzusuchen. Habe ich gemacht. Mein Psychiater meinte, ich habe nichts an der Psyche. Der Priester hat dir empfohlen, zu einem Psychiater zu gehen. Auch einen Psychiater aufzusuchen, weil ich ihm erzählt habe, dass ich auch Reha mache. Mhm. Hier für die Rückengeschichte, na, dass das vielleicht. Ja. Okay, jetzt warst du bei dem Psychiater und der Psychiater sagt, sie sind im Prinzip fit und psychisch gesund. Sie haben nichts an der Psyche. Welche Idee hat der Priester denn dann, wenn der Psychiater das gesagt hat? Ja, danach habe ich nicht gefragt. Ich weiß jetzt nicht, wie ich jetzt hier, ich habe jetzt für mich persönlich, ich habe mich hingesetzt und mir mal Gedanken gemacht, um das alles aufarbeiten zu können, bräuchte ich doch so eine Art Psychotherapie. Mhm. Die würde mir ja zustehen. Durch Psychologen zum Beispiel. Bella, mein Rat an dich ist auch ganz eindeutig, gehe nicht zu einem Exorzisten. Ja. Ich meine, da hat der Priester ja Gott sei Dank mal was Richtiges gesagt, dass er dich zum Psychiater geschickt hat. Wenn der Psychiater keine geistige Erkrankung im klassischen Sinne feststellen kann, ist das ja auch schon mal ein gutes Zeichen. Ja, Gott sei Dank. Aber du hast völlig recht, wende dich an einen guten Psychotherapeuten und besprecht das intensiv gemeinsam, was da mit dir los ist und was da vielleicht in deiner Psyche passiert ist und so weiter. Das ist der richtige Weg, glaube ich. Ja, denke ich auch. Ja. Ich denke auch, dass es gut sein würde, weil ich habe zeitweise erreichlichen Zustand, das wurde festgestellt, wie so ein Trance-Zustand, als wenn da irgendwo jemand ist, der da immer noch so etwas betreiben könnte auf meine Person. Kann natürlich auch sein, dass das so eine Autosuggestion ist und dieses kann ein guter Psychologe brechen, sodass du davon erlöst bist. Ja. Meine Psychologin, die Magdalena, wird dich jetzt beraten, die hat mitgehört. Ja. Und, ich danke dir ganz herzlich. Ja, und ich hoffe sehr, dass du nach 20 Jahren aus diesem Drama rauskommst. Das wünsche ich dir wirklich sehr. Da muss ich raus. Liebe danke dir, Lela, alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke schön. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050. Unsere Telefonnummer. Lucia, 46. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Lucia. Ja. Du hörst mich. Ja, ich höre dich. Ich wollte nur über meinen jüngsten Sohn, der sich vor 2 Wochen das Leben nehmen wollte, suizidgefährdet. Und sich aber Gott sei Dank selbst in der Jugend für Chapré einweisen ließ. Wie alt ist er? 16. Ach, so jung noch. Ja, noch ganz jung. Wie hat er denn versucht, sich das Leben zu nehmen? Der hat mir das nicht gesagt, er ist sehr verschlossen. Ich denke mal, weil ich in seinem Zimmer vor kurzem etwas suchen sollte. Das war ein Küchenmesser. Und er hat ein Küchenmesser gehabt in seiner Computerschublade. Und die habe ich natürlich rausgeholt. Ich war sehr erschrocken darüber. Das hat er sich selbst einweisen lassen in die Psychiatrie, sagst du? Ja, genau. Das ist ja schon erstaunlich, dass er das gemacht hat. Das heißt, er muss einen großen Leidensdruck haben. Ja, genau. Und der sagte zu den Ärzten dort und natürlich auch zu der Betreuerin, die er hat, dass er einen Leidensdruck hat, genau. Ja. Und er hat sich, ich habe ihn zum ersten Mal, wie ich ihn besucht habe, mit einem Rock gesehen, mit einem rosanen Röckchen. In der Psychiatrie? Ja, genau. Und da war ich war verwundert erstmal. Wäre ich allerdings auch wie ein Frauenrock hatte er an? Ja, der hat ihn sich an so einen Frauenröckchen. Wie ist er denn in dem Krankenhaus an den Frauenrock gekommen? Ich denke mir, dass er sich den irgendwann mal gekauft hat. Ach, und dass er den mit dahin genommen hat. Genau, dass er den mit dahin genommen hat. Das heißt, er hat vielleicht eine Neigung, dass er sich gerne als Frau anzieht oder eine transsexuelle Neigung oder in der Richtung etwas. Aber davon wusstest du nichts. Nee, gar nicht. Als du ihn besucht hast und er hatte diesen Rock an, hast du ihn nicht gefragt, was ist das? Doch, ich habe ihn nicht gefragt, sondern verwundert angeschaut. Und er sagte zu mir, er möchte als Mädchen, ein Mädchen sein. Mhm. Und Mädchenkleider an. Ach so, okay, dann haben wir das Problem ja schon mal klar im Visier. Kann es sein, dass er deshalb so verzweifelt war, weil er nicht mit sich in seinem frei Leben leben kann? Mhm. Ja. Wie empfindest du das, dass dein Sohn eher ein Mädchen sein möchte? Ja, ich kann es nicht wirklich glauben, weil ich das vor kurzem gesehen habe. Mhm. Bist du denn? Weil ich denke mir, er weiß, dass sein Ziel ist, ein Mädchen zu sein. Mhm. Und da habe ich ihm gesagt, sein Ziel war zuerst, als Junge auf die Welt zu kommen. Und jetzt will er einen anderen Ziel, weil das ist eine Identitätsstörung. Mhm. Das kann ja sein. Dass er als Junge Das hat auch auf seinem Überweisungsschein hat auch dort drauf gestanden, Identitätsstörung. Ja. Ihr habt früher nie mal in der Richtung euch annähernd unterhalten? Nein. Gar nichts. Der ist sowas von verschlossen. Der hat mir noch nicht mal irgendwas, einen Tipp gegeben oder sonst was. Nur einmal habe ich so ein Miniröckchen gefunden. Ach, doch schon. Da habe ich gedacht, das wäre von meinem älteren Sohn, damals hatte. Dass die den vergessen hat. Wie viele Kinder hast du? Ich habe zwei. Einen großen Sohn, einen kleinen. Und bist du alleinerziehend? Ich bin alleinerziehend, ja. Bist du so ein bisschen geschockt oder auch traurig darüber, dass dein Sohn mit dir nicht darüber gesprochen hat? Ja, natürlich. Ich habe geweint die ganze Zeit. Ich habe gedacht, Wieso öffnet der öffnet sich nicht? Naja, es ist ja auch schwer, wenn man so was an sich entdeckt, ist das ja auch schwer, sich zu öffnen. Das muss man ja auch ein bisschen verstehen. Besonders, weil ich meine, ich würde ihn lieber, wenn er sich öffnet und glücklich sein will. Wenn er eine neue Identität haben will, kann er sie ruhig haben. Hauptsache, er ist glücklich und er öffnet sich. Nur das Problem ist, der ältere Sohn ist sehr konservativ. Wie alt ist denn der ältere Sohn? 23. Wohnt er auch noch bei euch? Immer noch zu Hause. Mhm. Und dass er da irgendwie ausflippen würde. Weiß der das? Der hat so eine Vermutung, der Große. Ja. Ich habe ihm das noch nicht erzählt. Ist denn der Kleine, der 16-Jährige, ist der jetzt immer noch in der Psychiatrie? Der ist noch in der Psychiatrie, ja. Du hast gerade einen ganz tollen Satz gesagt, Lucia. Du hast gesagt, letztendlich ist es entscheidend, dass er glücklich wird. Und wenn das seine Identität ist, dann bist du auch bereit, das zu akzeptieren, so sinngemäß hast du es gerade. Ja, genau, ich bin das bereit zu akzeptieren. Ich stehe zu ihm. Das finde ich ganz toll. Ich stehe zu dem Jüngsten. Das finde ich ganz toll, denn ich glaube, er ist wirklich in einer großen Krise. Wenn man sich selbst schon in die Psychiatrie einweist, dann geht es einem ziemlich dreckig. Ja, und die Krise ist bestimmt, hängt elementar mit dieser Identitätsstörung zusammen. Wenn er jetzt das Gefühl bekommt, dass die Mutter auf seiner Seite ist und dass die Mutter sagt, es ist mir völlig egal, wenn du jetzt auch ein Mädchen wirst und wenn du dich vielleicht sogar irgendwann umoperieren lässt, Hauptsache du bist mein Kind und du. Genau, und weil ich habe Angst, dass er irgendwie unter die Räder kommt. Also ich will schon auf ihn aufpassen, besonders wenn man eine Identitätsumwandlung durchmacht. So schnell geht das noch nicht. In falsche Kanäle und genau, alles. Genau. Hast du ihm das denn jetzt auch schon mal so ganz klar gesagt, dass du ihn akzeptierst? Nein, das habe ich ihm noch nicht so ganz klar gesagt. Nur ich habe ihm gesagt, egal was ist, ich halte zu dir. Ich rate dir, Lucia, dass du ihm das wirklich auch noch mal so klar und schön sagst, wie du es mir gerade gesagt hast. Dass es dir darauf ankommt, dass er glücklich wird. Und er soll seinen Weg gehen, du stehst zu ihm. Das mach auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, das eine, was du machen musst. Und das andere, was du machen musst, du musst dir ordentlich den anderen Sohn vornehmen. Den habe ich mir vorgenommen, aber der hört überhaupt nicht. Ja. Ich habe Angst, dass das zu einem wirklich, dass er ihn so verscheucht, dass er einfach wegläuft und so aus diesem Grunde dann heraus. Ne? Versuch es doch erstmal. Ja, ich versuche. Versuche mit ihm darüber zu sprechen. Wenn der wirklich ganz heftig und krass reagiert, dann rate ich dir, das geben wir dir gleich mal in die Hand, dass du für diese Problematik mal eine Beratungsstelle aufsuchst, um dir da so ein bisschen Rückhalt zu holen, wie du dich weiter verhalten sollst. Ja. Aber wichtig ist es, dass du zu deinem Sohn stehst und dass du dem Älteren gegenüber signalisierst, du stehst zu dem jungen Bruder und dein großer Wunsch. Wie ist denn dein Verhältnis zu dem älteren Sohn? Der ist eigentlich nicht schlecht, der ist so gut, ne? Vielleicht. Die Hand zwar kniest, aber das klappt so. Aber vielleicht kannst du ihn ja überzeugen. Und wenn er sich zu blöd benimmt, schmeißt ihn raus. Ich finde, der muss sich jetzt anpassen. Der muss das jetzt akzeptieren. Und der ist 23 Jahre alt. Ja, der muss es akzeptieren. Der ist 23 Jahre alt. Und wenn er es nicht akzeptiert, dann muss er gehen. Dann darf er das nicht stören, eure Gemeinschaft da. Ja. Lucia, in diesem Sinne. Das Problem ist, heute hat er sich verschwiegen. Ich bin heute bei ihm in der Klinik gewesen. Da hat er plötzlich gesagt, nein, er will von mir keinen Besuch und hat sich abwimmeln lassen, also verleugnen lassen am Telefon, wie ich ihn angerufen habe. Dann lass ihn erstmal. Der verschließt sich noch mehr, ne? Ja, dann lass ihn erstmal ein bisschen in Ruhe. Irgendwann wirst du die Chance haben, ihm das nochmal zu sagen und dann wird er sich schon wieder öffnen, weil er wahrscheinlich auch glücklich ist, dass du zu ihm stehst. Liebe Lucia, in diesem Sinne, und jetzt rufen wir dich nochmal an, wegen der Beratungsstelle, falls du da noch Hilfe brauchst, so ein bisschen Rückhalt. Ja? Ja, das ist gut. Also ich wünsche dir und deiner Familie und deinem Sohn natürlich alles Glück der Welt. Ich hoffe, dass das einen Zusammenhalt gibt. Ich hoffe sehr, ich drücke euch die Daumen. Ich hoffe, ja. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss, Julian. Ciao. Tschüss. So, und hier ist Yannick. Yannick ist 19, guten Morgen Yannick. Guten Morgen Domian. Hallo Yannick, um was geht's? Also ja, um da mal anzuknüpfen von eben, es geht auch um Suizid. Also ich hatte einen Stiefvater, ist 12 Jahre lang sogar, und der hat ziemlich noch eine höhere Rolle für mich persönlich als mein leiblicher Vater. Ist dann nicht, dass er ein leiblicher Vater ist, unwichtig ist, aber das ist jetzt nur nebenbei. Aber du bist bei dem aufgewachsen quasi, ne? Bei dem Stiefvater. Genau. Nee, ich bin bei meinem leiblichen Vater aufgewachsen. Ach so. Also da bin ich auch gerade im Moment. Also du lebst bei dem auch? Also ja, ab und zu. Es ist ja gerade Wochenende, ne? Meine Eltern haben sich mit 6 Jahren getrennt, dann kam halt mein Stiefvater und wir hatten eine tolle Zeit mit ihm. Er war halt sehr, nicht nur ein Vater, der war auch ein Freund, und der hat auch dieselben Sachen gemacht, die ein Vater jetzt auch tun würde. Aber nochmal zur Klärung, bist du jetzt bei deinem richtigen Vater aufgewachsen oder bei dem Stiefvater und deiner Mutter? Teils. Okay, also enge Verbindung zu beiden Seiten. Ja, und jedenfalls mein Stiefvater hatte halt Depressionen. Und das geht auch schon ganze über 20 Jahre zurück. Also, und er hat das aber sehr, sehr, sehr, sehr gut vor uns versteckt. Also er hat auch, ich habe auch nie davon was mitbekommen. Ich wusste, dass er Depressionen hat. Ja. Und man hat irgendwann mal erzählt, aber ich konnte mir als Kind nichts darunter vorstellen. Du bist dann manchmal traurig und weinst und liegst im Bett den ganzen Tag. Ja, konnte ich mir da auch nicht darunter vorstellen. Und soweit ich weiß, ging das Ganze dann auch irgendwann in Remission bei ihm. Und er hat dann Anfang vergangenen Jahres seine Tabletten abgesetzt. Und also Psychopharmaka wahrscheinlich. Ja, ich denke schon. Ich habe auch davon habe ich nie viel mitbekommen, von Tabletten und so. Ja, und letztes Jahr ging es dann los, dass ich ihm halt gefragt habe, so, ja, möchtest du denn mal rausfahren, ne, an den See? Und dann meinte er, ja, nein, ich geht nicht, Depressionen sind zurück. Bitte? Die Depressionen sind zurück, hat er gesagt. Da habe ich gedacht, ja, nein, ne? So, dann habe ich mir aber nichts weiter darunter vorgestellt. Und als ich dann, letztes Mal habe ich ihn gesehen, da war er bei uns auf der Terrasse und dann habe ich gesagt, ey, wenn du irgendwas brauchst, wenn ich irgendwie einkaufen gehen soll oder so für dich, komm, ich bin da jetzt, war ja damals 18 zum Zeitpunkt, ich habe einen Führerschein, ich kann jetzt einkaufen fahren. Sag mir Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Er hat immer verneint, er hat immer abgelehnt. Janik, auf was willst du hinaus? Also ich mag schon, dass da Probleme sind. Der hat die Tabletten abgesetzt, der hat unter schweren Depressionen gelitten. Wie ist denn die Situation heute? Ja, er lebt natürlich mittlerweile nicht mehr. Er hat sich dann das Leben genommen letztes Jahr. Ach, also eine Woche nachdem, was ich erzählt habe. Genau. Wie hat er sich das Leben genommen? Also da müsste ich jetzt schon mal erstmal eine kleine Vorgeschichte, nämlich hatte dann, nachdem ich ihn das letzte Mal gesehen habe, ist er halt einen Tag später, kam mein Bruder nach Hause und hat seinen letzten Willen, sein Testament, wie man es nennen darf, gefunden und hat mich dann halt angeschrieben, ich soll ja nach Hause kommen und ja, dann stand da halt letzter Wille. Er hatte halt beschlossen, sich das Leben zu nehmen, aber er hatte in letzter Sekunde noch die Kraft, in die nächstgelegene psychiatrische Anstalt zu Machen wir es nicht so kompliziert. Er hat sich ja das Leben genommen. Ich hatte dich gefragt, wie er sich das Leben genommen hat. Ja, er hat sich vor einen LKW geworfen. Ach du je. Aber und er war sofort verstorben? Auf der Stelle, also so wie man es erzählt hat. Macht sich jemand aus eurer Familie Vorwürfe? Nein, darüber haben wir sehr, sehr intensiv drüber gesprochen. Was ich halt sagen wollte, Domian, was auch wichtig ist wegen dieser Vorgeschichte, er war halt nicht in der geschlossenen. Er ist halt in diese psychiatrische Klinik gefahren und hat aber dabei irgendwie noch so geschauspielert. Also haben diese Ärzte selber gesagt, dass er nicht in die geschlossene kam. Und er hat konkret gesagt, ich möchte mich umbringen. Und konnte dann halt ein paar Tage später morgens rausfahren mit dem Auto und sich vor den LKW werfen. Wie habt ihr denn die Familie und auch du dann diese furchtbare Nachricht aufgenommen? Also es war natürlich erstmal ein Riesenschock. Also ich hatte gerade eine super tolle Zeit und für mich ging es bis dato, mir ging es total super. Also ich hatte Sommerferien und kam gerade von dem Festival und alles und ich hatte die beste Laune. Am nächsten Morgen stehen zwei Polizisten vor der Tür und dann bricht einem da die Welt. Und wie würdest du denn so die... War das schon eine Vater-Sohn-Liebesbeziehung, kann man das so sagen, dass es eine sehr tiefe Verbindung war? Auch wenn es ein Stiefvater war? Ja, richtig. Auch alleine deswegen, weil er halt das Talent hatte, wie ein Vater zu sein und auch nicht meinem Vater die Vaterrolle zu entziehen, meinem leiblichen. Und er hat sich auch keine Feinde gemacht. Er war immer cool mit jedem und hat ja auch selber Kinder, die schon erwachsen waren. Und wie ist es denn jetzt, so nach einer gewissen Zeit? Wie geht es dir? Ja, mir geht es schon einiges besser. Ich habe halt immer diese Momente, wo ich im Bett liege und nachdenke und ein bisschen weinen muss. Das passiert sehr selten. Aber alleine deswegen, weil ich mich ab und zu daran erinnere, was für eine wundervolle Person er war. Also er hatte so viele Freunde und Leute, die ihn so toll fanden. Ein Everyone's Darling, um das mal so zu sagen. Ja, das ist eine sehr schwere und sehr traurige Geschichte. Das tut mir sehr leid für dich und für eure Familie, Janik. Das ist ein harter Schicksalsschlag und das dauert natürlich seine Zeit, wenn man das verwunden hat. Und die Erinnerungen kommen natürlich immer wieder hoch. Ja, genau richtig. Und deswegen, ich mache mir auch Vorwürfe, also nicht Vorwürfe an den Tod, sondern mir selber bereue ich das noch ein bisschen, dass ich ihn halt auch nicht besucht habe in der Klinik. Also folgendermaßen, er hat gesagt, ihr solltet mich nicht besuchen kommen. Ich möchte nicht, dass die Kinder sehen, wie ich gerade drauf bin. So, das ist hat wohl einen Hintergrund, dass er selber vor 20 Jahren mal eine ähnliche Situation hatte und ihn sein leiblicher Sohn damals irgendwie als Plemmi bezeichnet hat. Als was? Als Plemmi? Als Verrückten, weil er halt in der... Ja. Und er das wiederholen wollte. Ja, wie man mit diesen vielleicht ein bisschen Vorwürfen umgeht oder Schuldgefühlen, dass du ihn da nicht besucht hast. Dass solche Sachen hat man oft, wenn jemand stirbt und man denkt, hätte man das und das noch gemacht. Klären wir mal im Hintergrund. Wir rufen dich jetzt gleich nochmal an. Ich glaube, das kannst du schaffen. Das kann man in den Griff bekommen. Nochmals, mir tut es sehr leid, was passiert ist. Und vielleicht können wir dir gleich noch ein bisschen weiterhelfen, okay? Ja, Domian, noch eine Frage. Mhm. Komme ich denn auch zusammen? Gerne, dann kannst du gleich deine Anschrift in meiner Psychologin sagen, okay? Domian, vielen, vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne, Janik. Alles Gute, du legst auf, wir melden uns. Vielen Dank. Tschüss, ciao. 1:29 haben wir. Und hier ist Patrick mit hoffentlich einer besseren Leitung. Patrick, hallo. Ja, guten Morgen, Domian. So, das klingt doch schon sehr viel sauberer. Ja. Hallo, Patrick. So, super. Über was reden wir beide? Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, Domian. Es war auch, sind auch zwei Todesfälle bei mir. Mhm. Und zwar habe ich innerhalb von 2 Monaten meine Eltern verloren. Innerhalb von 2 Monaten? Genau. Ist jetzt ist jetzt schon 1 Jahr her, Domian. Mhm. Und was ist denn? Erst ist mein Stiefvater gestorben, also er hat mich damals auch mit großgezogen und den habe ich dann auch als Vater gesehen die ganzen Jahre. Mhm. Und dann 2 Monate später meine Mutter. An was ist der Stiefvater gestorben? Also er war schwer zuckerkrank, mhm, und ist dann im Prinzip an einem Herzinfarkt auch gestorben und mhm, also, konnten uns auch gar nichts mehr machen. Ja, also da lag schon so eine Krankheit schon länger über ihm, eine schwere Erkrankung. Genau, er hatte auch damals schon die ganzen Jahre immer mit dem Zucker zu kämpfen, mhm, und ist dann auch ein paar Mal umgekippt und ja. Und deine Mutter, an was ist die dann gestorben, so kurz danach? Keine 2 Monate später, ich habe sie dann tot aufgefunden in der Wohnung. Ja, Todesursache ist halt ungeklärt, Domian. Ach, die ist ungeklärt. Also, sie wurde obduziert und da haben sie, die konnten auch gar nichts feststellen. Ach. Also, trotz der Obduktion konnte man nicht feststellen, was es war. Genau. Und ich konnte auch die ganze Zeit, also in den ganzen Jahren, habe ich das immer runtergeschluckt. Keiner wollte drüber reden und. Sag mal, du wirst dich informiert haben. Ich war bisher immer davon ausgegangen, wenn eine Obduktion vorgenommen wird, dass die Rechtsmediziner, die das machen, dass die auf jeden Fall immer eine Ursache finden. Mhm. Offensichtlich nicht. Offensichtlich nicht. Und die ganze, was man im Fernsehen sieht hier mit CSI und New York und... Mhm. Manchmal denke ich auch, ich bin mitten dabei als nur da. Mhm. Gibt es denn zumindest eine Vermutung, die die Ärzte formuliert haben? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Gibt es eine Vermutung, die die Ärzte formuliert haben, warum deine Mutter gestorben ist? Gar nichts. Was glaubst du? Die angerufen hat, also ich wurde ja dann zurückgerufen, da wurde ja dann gesagt, dass da nichts festgestellt wurde. Was glaubst du denn? Ganz ehrlich, ich habe jetzt auch hier vor kurzem einen Nachruf getätigt in einer großen Anzeige hier in Duisburg. Mhm. Ich habe dann halt, nützt nichts so mehr, wenn es dann doch so wäre und man kann sich das Leben dann auch sperren, also das ist, ne? Sag mal, was du glaubst, warum deine Mutter gestorben ist. Ich hoffe aus Liebe. Also aus Liebe. Also ja, aus gebrochenem Herzen. Aus gebrochenem Herzen. Ja, sie hat auch in der Zeit, in 2 Monaten, auch sehr gelitten. War nicht tagtäglich, aber so gut es ging, war ich dann halt auch immer da gewesen. Hatte auch mit meiner Mutter dann SMS hin und her geschrieben, hat sich dann auch nicht mehr gemeldet und. Das heißt, ihr ist der Tod ihres Mannes, ihres Partners enorm zu Herzen gegangen. Ja, genau. Also, die ganzen Leute, die bei der Beerdigung von meinem Vater waren dann auch 2 Monate später bei meiner Mutter und. Mhm. Und man kann sicher gehen, dass sie sich nicht das Leben genommen hat. Das hätten die ja festgestellt. Nein. Mhm. Also es gibt es da kein Selbstmord oder sonstiges. Mhm. Nun gibt es das natürlich, dass Menschen in der Tat aus Traurigkeit sterben können. Ja, das gibt es. Vielleicht kann man das, genau das in einer Obduktion auch nicht sehen. Dass einfach das Herz stehen geblieben ist vor Traurigkeit, ja. Wie war, du hast es gerade ja schon so ein bisschen gesagt, aber erklär es noch ein bisschen ausführlicher, wie war dein Kontakt in diesen 2 Monaten zu ihr? Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte dazu gar keinen Kontakt zu meinen Eltern, weil ich mein Leben mehr oder weniger vor mich hin plätschern lassen habe. Hattest du Streit gehabt mit denen? Ja, hatte ich. Und um was ging es in dem Streit? Möchte ich jetzt so nicht sagen, Domian. Okay, akzeptiert. Ich habe mein Leben halt nur vor mich hin plätschern lassen und weil mein Vater auch selber ein Arbeitertyp war, der war in den ganzen Jahren nicht einmal arbeitslos und darauf basiert sich die ganze Geschichte, warum ich mein Leben dann so hin plätschern lassen habe. Aber in diesen 2 Monaten hattest du natürlich dann Kontakt mit deiner Mutter. Genau. Wie oft hast du sie gesehen? Ich war ungefähr 3-4 Mal die Woche da und mit meinem Sohnemann. Mhm. Und der war ja auch immer mit dabei gewesen und dann halt so Geschichten auch für den Kleinen tut mir auch leid und. Bist du der einzige Sohn, das einzige Kind? Ja, bin ich. Ja. Machst du dir Vorwürfe, dass du nicht genug bei deiner Mutter warst und sie letztendlich getragen und getröstet hast? Meiner Meinung nach war ich oft genug da. Ich mache mir jetzt keine Vorwürfe, Domian. Mhm. Dafür war ich zu oft da gewesen, habe mich dann auch immer, wir haben uns ausgequatscht. Hast du denn irgend so etwas, im Nachhinein kommen einem ja dann gewisse Dinge wieder ins Bewusstsein, gab es so Anzeichen, die schon darauf hindeuteten, dass sie nicht mehr leben will? Ja, kurz davor, die gab es auf jeden Fall. Nur man denkt sich nicht, also nichts dabei. Man rechnet ja nicht damit, dass der Mensch dann... Ja. Ob sie jetzt schon gemerkt hatte oder ich weiß das nicht. Also. Vielleicht nimmt man es auch nicht dann so ganz ernst, obwohl man es natürlich ernst nimmt, aber weil das ja auch eine normale Haltung ist, wenn man gerade jemanden verloren hat, dass man natürlich dann auch eine gewisse Zeit keine Lust mehr zu leben hat. Das ist ja fast schon eine normale Trauerreaktion. Insofern hättest du da auch gar nicht sehr hellhörig werden sollen oder können. Ich glaube sowieso, wenn das der Fall ist, dass sie aus Traurigkeit gestorben ist, war das so tief in ihr, dass du es auch nicht hättest verhindern können, auch wenn du jeden Tag bei ihr gewesen wärst. Aber es tut mir so unfassbar leid für dich. Das ist ja die Hölle, wenn man 2 Menschen so nah hintereinander verliert, so 2 nahe Menschen, und dann die Mutter auch noch auf so besonders irgendwie traurige und tragische Weise. Ja, vor allem da in den Dörfchen da, wo meine Mutter gewohnt hatte, war ich dann eine Pommes essen, da eine Pommesbude, und dann bist du gemütlich da deine Pommes am Essen. Auf einmal sind die da über deine Mutter am Tratschen. Also, als sie verstorben kann man war. Sehen. Bitte? Als sie tot war, haben sie darüber gesprochen? Genau. Was haben sie gesagt? Die Person hat dann gesagt, ob die jetzt schon mitbekommen hätte, und die hat sich doch selber umgebracht und die Leute hat natürlich auch erstmal aufgestanden und hat erstmal ein paar Takte gesagt. Wussten die vorher schon, dass du der Sohn bist? Nein. Aber ich habe mir dieses Gesicht gemerkt und... Ach, weißt du, Patrick, auch sowas darf man gar keinen, das muss man wegwischen. Das ist so. Ja, ist leicht gesagt, Domian. Ja, ich weiß, aber das ist so ein dusseliges, dämliches Geschwätz von den Leuten. Die Leute sollen den Mund halten. Es ist so ein Unglück, da darf gar keiner sprechen. Und selbst wenn sie sich das Leben genommen hätte aus Unglück, ja, wer will darüber urteilen? Wie geht es dir denn jetzt heute nach einem Jahr? Ich träume viel und als wäre ich gestern gewesen. Also du, du hast ein Kind, sagst du. Bist du? Genau. Ich gehe davon aus, dass du auch eine Partnerin hast? Nein, ich bin mit der Frau schon seit über 7 Jahren auseinander. Mhm. Sehen aber auch regelmäßig jetzt. Hast du denn deinen guten Freund an deiner Seite? Nein, habe ich nicht. Das heißt, du bist mit all dieser Traurigkeit ziemlich alleine? Ich habe zwar Freunde, so ist das nicht, aber... Aber die wollen... Da will dann halt keiner drüber sprechen, ne? Ja. Und nach einem Jahr sagen oder denken die wahrscheinlich, das Leben muss weitergehen, man muss nach vorne gucken. Ja, aber... Solche Sprüche hört man dann unter Umständen genau. Aber das ist ja auch alles Unsinn, wenn man noch so im Schmerz ist. Das Ganze auch noch zu verarbeiten. Ich habe von meiner Mutter die Festplatte, die habe ich, weil der Computer auch nicht mehr ging. Da sind auch noch Bilder drauf und ich traue mich gar nicht, die Festplatte dann wieder anzuschließen, weil da Bilder drauf sind von meiner Mutter. Verstehe ich sehr gut. Das sind also Kleinigkeiten, die dann Weinst du oft? Ich habe bei meinem Vater nicht geweint, bei meiner Mutter konnte ich nicht weinen. Wenn ich mir mal wirklich eingezwitschert habe, Domian, dann kommt das dann abends, wenn ich dann im Bett liege und dann... Dann kommt's hoch. Genau. Aber so müsste ich jetzt ganz ehrlich sagen, nein. Ich weiß nicht, was das ist, aber... Mensch, Patrick, es tut mir wirklich leid. Tut's wirklich leid. Ich denke mich da gerade in dich hinein. Das ist Horror. Wie alt ist dein Sohn? Der ist jetzt 9 Jahre. Neun Jahre. Das heißt, du musst für den Sohn, kannst du dich auch nicht so hängen lassen. Du musst ja auch dann noch nett sein und fröhlich sein und nicht allzu traurig. Und das bedeutet dann auch nochmal Kraft, dem Jungen gegenüber so dazustehen. Ich finde erstmal gut, dass du angerufen hast. Dich hier geäußert hast, ist ja auch schwierig, glaube ich. Ja, ich war jetzt auch, ich bin jetzt immer noch ein bisschen aufgeregt und... Naja, das macht gar nichts. Du hast das alles sehr klar erzählt. Okay. Also ich finde jetzt müssen wir mal einen Schritt weitergehen. Du hast ja jetzt hier schon mal gesprochen. Das Gespräch bringt dir deine Eltern nicht zurück, das ist klar. Genau. Aber es tut ganz gut, es tut einfach ganz gut, wenn man traurig ist, zu sprechen. Das entlastet die Seele. Deswegen werden wir dich jetzt gleich mal anrufen und wir gucken mal so ein bisschen rum in deine Umgebung. Ich möchte dir gerne empfehlen, dass du in eine Trauergruppe gehst. Okay, ja. Also weißt du, wo andere Menschen auch sind, die einen schweren Schicksalsschlag hinter sich haben. Die andere Möglichkeit wäre auch noch, dass du in eine Trauertherapie gehst. Das müsstest du mal so... Meine Psychologin erklärt ja immer gleich so ein bisschen den Unterschied. Also eine Trauergruppe, das ist wie eine Selbsthilfegruppe. Da trifft man sich mit anderen Betroffenen und man unterhält sich. Und jeder weiß, kann das verstehen, was der andere sagt, weil er selbst so etwas erlebt hat. Das ist oft schon ganz gut. Aber du musst auf jeden Fall, also wir werden dich jetzt gleich beraten und du entscheidest, was du machst. Aber du musst irgendwas machen. Ja klar, ich habe das auch immer alles vor mich hergeschoben und... Du musst was machen, sonst drehst du dich im Kreis, im Kreis, im Kreis und du... Das mache ich die ganze Zeit. Ja. Du hast es ein Jahr jetzt schon versucht und sollten auch andere Leute mit einbezogen werden. Genau. Lieber Patrick, wir rufen dich jetzt gleich nochmal an. Das heißt die Magdalena. Ja. Ich hoffe sehr, dass wir dir irgendwie ein bisschen weiterhelfen können und dass du Anschluss findest an andere Menschen und reden kannst. Auf dass du schaffst, ein wenig in den nächsten Monaten das besser loslassen zu können. Ein bisschen wäre schon eine Entlastung. Ja, ich bin halt ein Kämpfer und Sieger und ich werde das irgendwie schaffen. Du wirst das auch schaffen, da bin ich sicher. Ich werde das schaffen, natürlich. Ja, auch schon allein für deinen Sohn wirst du es schaffen. Ja. So, okay. Es hat mich sehr gefreut, dass wir beide uns, wenn auch nur übers Telefon, kennengelernt haben, Patrick. Wir können auch gerne mal einen Kaffee trinken. Genau. Nein, Scherz beiseite. Ja. Jetzt legst du bitte auf und wir melden uns gleich. Alles klar. Alles okay, Gute. Danke. Tschüss. Ciao. So, mein Lieben, wir haben 1.44 Uhr haben wir und ich möchte euch gerne unser Thema nächste Woche sagen, das Hauptthema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Das Thema heißt Geschwisterliebe. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die eine ganz besonders innige Beziehung zu ihrem Bruder oder ihrer Schwester haben und deswegen auch schon sehr Außergewöhnliches miteinander erlebt haben. Das ist das eine. Das andere ist, ich möchte gerne mit Geschwistern reden, die wie Partner zusammen leben oder miteinander umgehen und eben auch schon Sex miteinander hatten mit dem Bruder oder mit der Schwester. Und gerne auch noch mit Leuten, bei denen die Geschwisterliebe in Geschwisterhass umgeschlagen ist. Aus welchen Gründen auch immer. Also das Thema heißt Geschwisterliebe nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Gerne könnt ihr euch wie immer schon anmelden unter domian@wdr.de und dann natürlich nächste Woche am Mittwoch vor der Sendung und während der Sendung anrufen. Geschwisterliebe, unser Thema nächste Woche. Hier ist Jutta. Jutta ist 65. Guten Morgen, Jutta. Guten Morgen, Domian. Hallo Jutta. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, ich liege seit 7 Jahren im Bett durch eine Pockenimpfung im Kleinkindalter. Und der Körper auf die linke Seite ist vollkommen gelähmt und es hat sich voller Wasser gesammelt. Und da hat mir das Versorgungsamt Münster eine Kur, eine Reha-Kur mit Schmerztherapie vorweg genehmigt. Ja, ja. Und wir haben 8 Kliniken angeschrieben. Sie hat die Unterlagen hingepackt. Es wurde immer wieder abgelehnt. Mit welcher Begründung? Eigentlich keine. Einfach abgelehnt? Einfach abgelehnt. Und? Ich bin zu krank. Und diese? Und ich müsste 60 Meter laufen können. Am Gehwagen oder an der Stütze, dass ich weiterkomme. Jetzt sind die Knie und die Arme schon so kaputt, dass ich mich nicht mehr halten kann. Das heißt, du liegst wirklich, wie du es gerade schon gesagt hast, ganz fest im Bett. Nur auf dem Rücken. Darf ich dich noch was fragen, bevor wir jetzt den Fall vertiefen, Jutta? Das ist eine Pockenimpfung, hast du gesagt. Im Kleinkindalter in der DDR. Ah ja, aber bis vor 7 Jahren, da konntest du noch normal leben? Ja, ja. Und das ist ausgebrochen? Ich bin zur Schule gegangen. Ich habe als Lageristin im Kaufhof gearbeitet. Ja. Und das alles mit einer Hand. Und die ist jetzt auch schon kaputt. Da habe ich den Dybritis in der Handfläche. Da ziehen sich die Finger so zusammen. Und bin etliche Male schon operiert worden. Das heißt, du warst schon nach der Pockenimpfung damals angeschlagen, kann man ja so sagen. Und richtig schlimm wurde es dann vor 7 Jahren, dass du dann bettlägerig wurdest. Ja. Du sagst, du bist voll Wasser in der Seite. Ja, ich habe auch einen Blasenkatheter. Und da wollte ich gerne von wegkommen. Aber durch das Bein, ich habe ja noch einen Bauch anhängend, der ist auch voller Wasser und ganz dick, den kann man nicht einmal wegmassieren, weil wenn du zu Hause kriege ich die Massagen nicht so. Aber du liegst du jetzt in einem Pflegeheim oder zu Hause? Nein, zu Hause. Mein Richard, der versorgt mich. Dein Richard ist dein Mann? Ja. Wenn du so voll Wasser bist, wie du es gerade beschrieben hast, dann musst du doch auch sehr, sehr dick sein oder sehr viel wiegen. Ja, ich wiege 170 Kilo. 170 Kilo. Schafft denn dein Mann überhaupt die Pflege? Das ist doch sehr anstrengend. Ja, er ist manchmal sehr ausgelaugt. Mhm. Denn du musst ja gewaschen werden, du musst umgelegt werden und was man alles so machen muss mit einem schwerkranken Menschen. Ja, ja. Ich habe dann noch einen Pflegedienst, der kommt alle 2 Tage zum Verbinden und einmal zum Waschen. Hast du denn auch schon am Körper offene Wunden, die verbunden werden müssen? Ja, auch schon. Hast du Schmerzen auch? Ja. Wie? Ich nehme wahnsinnig viel Schmerztabletten. Glaubst du, dass man damals in der DDR an dir was versaut hat? Ich vermute es. Das war ein Besatzungsarzt und ich hatte Fieber, 40 Fieber. Mhm. Und ich vermute, dass das ein falsches oder ein altes Serum war. Ich verstehe. Und du musst es jetzt aushalten und musst das Ganze ausbaden. Ja. Nun bist du so eine schwer kranke Frau. Du hast uns jetzt schon einiges erzählt, was nun wirklich sehr, sehr beeindruckend ist. Wie gehst du mit deinem Schicksal um? Ich bin manchmal sehr, sehr depressiv. Ich sehe die Sonne hier beim Fenster rein. Ich möchte gern in den Rollstuhl. Habe einen Pflegerollstuhl bekommen. Mit dem Lifter kann ich rein. Aber mein Mann und ich schaffen das nicht alleine. Ich verstehe. Hast du denn schon mal darüber nachgedacht, um vielleicht auch deinen Mann etwas zu entlasten, dass du in ein Pflegeheim gehst? Wir haben hier kein Pflegeheim. Du wohnst auf dem Land? Ja. Jetzt nochmal zu dem, was du am Anfang erzählt hast. Du würdest gerne in diese Kur, in diese Reha fahren. Ja, unbedingt. Wir haben in der Lüneburger Heide gewohnt. Und da ist eine Spezialreha-Kur, die ist ausgebildet für Übergewichtige. Also ideal dann für dich? Ideal für mich. Da war ein Mann abgebildet mit 400 Kilo. Na, da bist du ja schlank und rank gegen. Ja. Aber trotzdem haben sie mich 3-mal abgelehnt. Was versprichst du dir von dieser Reha-Kur? Dass ich vom Bett in den Rollstuhl und wieder vom Rollstuhl ins Bett. Und das würde dass sie mir aber erst vom Bett aus Muskelaufbau machen. Ich verstehe. Und das wäre eine wirkliche Zunahme deiner Lebensqualität, wenn du das könntest. Ja. Das wäre ein Schritt nach vorne, also eine Hoffnung. Und Gewichtsreduzierung, gell? Das geht ja nur unter ärztlicher Aufsicht. Das stimmt. Also umso unnachvollziehbar ist das, dass man dir die Chance nicht gibt. Man gibt da eine gewisse Regel vor und das ist es dann. Ja, darum rufe ich mal bei dir an, um du mir irgendwie einen Rat zu geben, was ich noch machen kann. Mein Mann, der versucht schon mit dem Versorgungsamt zu korrespondieren, dass er denen eine Kur empfiehlt und schreibt hin, die und die wäre eventuell noch, aber ich kriege immer wieder Ablehnung. Sag mal, Jutta, du hast gerade gesagt, in der Lüneburger Heide ist so eine Klinik, in die du gerne möchtest. Ja. Wie heißt denn die Klinik in der Lüneburger Heide? Seeparkklinik. Ja. Seeparkklinik in der Lüneburger Heide. Ja. Bad Bodenteich. Bad Bodenteich. So. Ja. wie der Zufall so will, hört uns vielleicht jemand aus der Verwaltung dieser Klinik heute Abend hier zu. Und das wäre dann eine tolle Geschichte, wenn Sie vielleicht mal die Regeln ein bisschen verschieben und der Jutta die Chance geben, in ihr Haus zu kommen. Wie wir gerade gehört haben, könnten Sie eine große Hilfe und ein großes menschliches Entgegenkommen zeigen. Domian, mir kommt es langsam vor, als wenn die wenig Arbeit haben wollen und nur Geld kassieren. Ja, vielleicht gibt es ja doch eine Ausnahme. Wie hieß die Klinik nochmal? Seeparkklinik Bad Bodenteich. Sehr gut, das haben wir jetzt alle gut verstanden. So, Jutta, jetzt pass mal auf. Jetzt werden wir dich nochmal anrufen. Ja. Wir machen uns mal ein bisschen im Hintergrund noch schlau. Wen dein Mann noch um Hilfe bitten könnte, der ihn bei der ganzen Aktion unterstützt. Oh, das wäre toll. Wir versuchen das mal. Also, ich will ja nicht im Bett einschlafen. Ich bin hell im Kopf. Ich bin 65. Ich möchte ja mit meinem Mann noch alt werden. Und wir haben am Mittwoch, 35. Hochzeitstag gehabt. Gratulation. Danke. Gratulation nachträglich. Und das wäre schön, wenn es jetzt dann doch ein bisschen bergauf wieder gehen könnte. Ja. Das wäre sehr, sehr schön. So, liebe Jutta, grüß dir herzlich deinen netten Mann. Und du legst auf und wir melden uns gleich nochmal bei euch. Okay? Ja. Alles Gute. Und ich drücke wirklich die Daumen, dass da vielleicht doch jetzt was passiert. Und dir noch ein schönes Wochenende. Dankeschön. Und ich gucke jeden Abend deine Sendung, bestimmt schon über 25 Jahre. Naja, so lange gibt es uns noch nicht, aber sehr nett von dir, das freut mich. Von Anfang an auf alle Fälle. Das heißt, du kannst dann auch nachts nicht so gut schlafen wahrscheinlich, ne? Nein, und dann, nein. Guckt man halt dafür schlafe ich tagsüber. Was ich gerade noch fragen wollte, ist das denn für deinen Mann nicht auch unglaublich anstrengend, diese ganzen bürokratischen Sachen zu machen? Ja. Ja, das glaube ich. Und es gibt kein Kind oder einen Enkel, der irgendwie ein bisschen helfen kann? Nee. Er ist sogar schon den Weg gegangen, im Sat 1 zu Ulrich Meier. Ja. Und die behandeln auch solche Sachen. Aber die haben mir wieder das Wasser in die Augen gedrückt. Die haben zu viel Anfragen. Und dann müsste ich mit einverstanden sein, dass jemand nach Hause kommt und mich filmt. Das möchtest du nicht. Nee. Das verstehe ich auch. Das, ja klar, ich das will mich nackend nicht im Fernsehen zeigen. Das verstehe ich. Also, vielleicht kann ja ein bisschen was hier durch unsere kleine Sendung in Bewegung kommen. Das wäre lieb. Wir drücken mal die Daumen. Liebe Jutta, wie gesagt, nochmal schönen Gruß an deinen Mann und wir melden uns gleich. Ja, schönen Dank. Alles Gute. Und du bleibst so, wie du bist. Und wir hoffen, dass wir die noch lange haben. Das hoffe ich auch. Alles Liebe, alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Die nette Jutta. So, ihr Lieben, das war's für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr heute dabei wart. Nächste Woche ist die Woche ein bisschen kürzer durch den Feiertag. Da ist ja Freitag der Nationalfeiertag, 3. Oktober. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ein schönes Sonnenwochenende, soll ja ein bisschen nett werden jetzt am Wochenende. Und ich sage euch jetzt nochmal das Thema am Mittwoch, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt das Thema Geschwisterliebe. Ich möchte ja mit Leuten sprechen, die ein sehr inniges Verhältnis mit ihren Geschwistern haben, mit einem Geschwisterteil haben und daher vielleicht auch ganz tolle Sachen schon miteinander gemacht haben, ganz ungewöhnliche Sachen. Ich möchte aber auch mit Leuten sprechen, die ein sexuelles Verhältnis mit ihrem Geschwisterteil, mit einem Geschwisterteil haben und mit Geschwistern, ja, wo leider die Liebe dann zum Hass umgeschlagen ist aus den verschiedensten Gründen. Ihr könnt euch per Mail wie immer anmelden unter domian@wdr.de oder nächste Woche anrufen. Nochmal schönes Wochenende. Wir hören und sehen uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. We'll be right back.